8.10 Uhr ist es, Sie hören Deutschlandradio Kultur. In den USA spielt das Internet bei den letzten Präsidentschaftswahlen eine ziemlich große Rolle. Übers Netz sammelte Barack Obamas Team 500 Millionen Dollar ein und die Adressen von 10 Millionen Unterstützern. Das Erfolgsrezept war nicht nur die Präsenz im Internet, sondern auch die Interaktion, etwa auf Blogs oder sozialen Netzwerken. In Deutschland hat man den Eindruck, wird Wahlkampf immer noch eher klassisch geführt. Dabei ist das Internet gerade für 18- bis 29-Jährige das Informationsmedium Nummer 1, wie der Branchenverband Bitkom gerade in einer Forsa-Studie belegt. Was kann das Netz im Wahlkampf? Darüber spreche ich mit Markus Beckedahl, dem Betreiber des Internetblogs netzpolitik.org. Erstmal guten Morgen, Herr Beckedahl. Guten Morgen. Herr Beckedahl, es gibt in Deutschland eine große Bereitschaft, online zu wählen. Und das Internet, heißt es in der eben erwähnten Studie weiter, verändere auch die Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern. Doch könnte es deshalb, wie in den USA, dieses Jahr wahlentscheidend sein? Das Internet ist dieses Jahr nur bei den jüngeren Zielgruppen wahlentscheidend. Also wie die Bitkom-Studie die Umfrage festgestellt hat, informieren sich knapp 70% der unter 30-Jährigen im Internet primär über Politik. Wenn man sich das aber gesamtgesellschaftlich anschaut, also durch die ganzen Altersgruppen hindurch, dann ist das Internet immer noch erst an vierter oder fünfter Stelle im Medienmix. Also für ältere Menschen ist das Fernsehen oder das Radio oder die Zeitung immer noch viel wahlentscheidender. Also ist Deutschland da diesbezüglich eher noch ein Entwicklungsland? Das bezieht sich ja wahrscheinlich nicht nur auf den Wahlkampf. Nee, Deutschland ist kein Entwicklungsland mehr, aber wir sind auch nicht mehr als ein Schwellenland, wenn man mal diese Metapher zum Vergleich nimmt. Das heißt, die Politiker, die jetzt Wahlkampf im Internet betreiben, die können da eigentlich sich abrackern, wie sie wollen. Da können sie gar nicht auf einen grünen Zweig kommen bei den Älteren. Also es kommt ganz darauf an, welche Zielgruppe Sie als Politiker ansprechen. Wenn Sie jeder Meinung sind, Sie möchten von den über 60-Jährigen gewählt werden, für die machen Sie Politik, dann brauchen Sie im Internet eigentlich kaum präsent zu sein, obwohl auch die über 60-Jährigen gehen jetzt immer mehr ins Internet und informieren sich dort tatsächlich noch mehr zukünftig im Internet wahrscheinlich als die Jüngeren. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel eine der beiden Oppositionsparteien FDP und Grüne sind, die eher so eine junge Zielgruppe ansprechen, dann kommen sie gar nicht drum herum, auch im Internet ansprechbar und dialogbereit zu sein. Wie sieht denn hier in Deutschland ganz praktisch Wahlkampf im Internet aus? Ist es hauptsächlich der Internetauftritt von Kandidaten oder Parteien? Da sind Parteien zum Glück mittlerweile von weg. Parteien haben festgestellt, dass ähnlich wie ins eigene Wahlkreisbüro die Wähler nicht freiwillig auf ihre Webseiten kommen. Und so gehen sie, ähnlich wie sie auch in die Fußgängerzone rausgehen, auch im Internet an die sozialen Orte. Und das sind zum Beispiel soziale Netzwerke wie MeinVZ oder StudiVZ oder Facebook. Alle Parteien und viele Politiker sind jetzt auch schon bei YouTube, der Videoplattform. Sie stellen Bilder bei Flickr, der Fotoplattform, ins Internet und probieren eigentlich alles so ein bisschen aus. Die Leute haben also im Prinzip Möglichkeiten, mit den Politikern über solche Plattformen Kommunikation aufzubauen. Aber was halten Sie von der so beschworenen direkten Interaktion zwischen Politiker und Bürger? Wird das in Anspruch genommen? Wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaut, wie viele Freunde haben Parteien und Politiker in sozialen Netzwerken, wie viele Menschen schauen sich die YouTube-Videos der Partei noch an, dann stellt man fest, das sind keine hohen Zahlen. Man hat manchmal das Gefühl, dass hauptsächlich die Funktionäre der eigenen Partei sich sowas anschauen oder Journalisten, die darüber berichten müssen. Da käme eine plausible Zahl zusammen. Der normale Bürger informiert sich eher nicht auf diesen Portalen, bei diesen Profilen. Das kann auch daran liegen, dass die Dialogangebote jetzt nicht so spannend sind und man manchmal das Gefühl hat, mit einem Roboter zu kommunizieren. Das hat ja anscheinend bei den Wahlen in den USA sehr gut geklappt. Gibt es da vielleicht auch kulturelle Unterschiede jetzt einfach mal zwischen der Bundesrepublik und den USA? Unterschiede im Umgang mit dem Internet? Die USA sind uns natürlich kulturell immer ein, zwei Jahre immer noch voraus. Früher waren es mehr Jahre. Und man kann vielleicht auch sagen, in den USA hatte das Obama-Team viel mehr Mitarbeiter, die sich tatsächlich um Menschen, die übers Internet Anfragen gestellt haben, gekümmert haben. In Deutschland haben die Parteien recht wenige Mitarbeiter und deswegen kommen sie dann auch teilweise mit dem Beantworten der Fragen gar nicht nach. Aber wenn man halt Dialogangebote im Netz schafft und Menschen das in Anspruch nehmen, dann erwarten sie auch, dass ein Mensch ihnen antwortet. Und wenn das nicht rechtzeitig passiert oder wenn man nur Textbausteine bekommt oder sonst irgendwie, sind viele halt enttäuscht. Sie haben vorhin die Parteien, die Oppositionsparteien angesprochen, die eher vielleicht die jüngeren Wähler als Zielgruppe haben. Sind es denn dann auch, sage ich mal, Grüne und FDP diejenigen, die besonders aktiv im Internet sind? Man kann sagen, dass alle aktiv sind, wobei die Linke am wenigsten aktiv ist. Die hat zwar auch ihre ganzen Angebote, aber die werden nicht so sehr angenommen. FDP, Grüne, aber auch die SPD bemühen sich, junge Zielgruppen anzusprechen. CDU macht das auch irgendwie, aber bei der CDU ist eh klar, ihre Hauptzielgruppe sind die über 60-Jährigen. Markus Beckedahl, Betreiber des Internetblogs netzpolitik.org, über die Potenziale des Online-Wahlkampfs. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Beckedahl. Ja, danke auch.